Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um einen 3-Tage-Lauf durch Florida von Küste zu Küste für einen sehr guten Zweck gehen. Achim Dieterich, deutscher Polizist, absolvierte im Frühjahr 2020 einen Run for Law Enforcement Survivors. Am 18. Februar 2020 erreichte der deutsche Polizist und Langstreckenläufer aus Deutschland Joachim Dieterich Clearwater Beach. Er war in 3 Tagen 165 Meilen von Vero Beach an Floridas Ostküste bis an den Golf von Mexiko gelaufen. Warum? Der passionierte Läufer hatte sich dem Projekt Run for Law Enforcement Survivors verschrieben, einem Lauf von Küste zu Küste für diesen guten Zweck. Ich sprach mit Joachim Dieterich in der German American Society Florida, wo er an diesem Abend geehrt wurde, mit einer Ehrenmitgliedschaft und mit viel, viel Beifall und noch mehr Spenden. Mir erzählte er von seinem Lauf und warum er immer für einen guten Zweck zu haben ist, in seiner Heimat Deutschland und an seinem Lieblingsferienort Westflorida, wo er und seine Frau seit einigen Jahren ihren Urlaub verbringen. Hier habe er mit US-Kollegen von der hiesigen Polizei Kontakt und Freundschaften geschlossen. So war er für seine Freunde die erste Wahl für dieses Projekt, einen Lauf, um Geld für die Hinterbliebenen der Polizei zu sammeln. Von 2 Streifenwagen begleitet und 2 Motorrädern lief Dieterich die ersten 21 Kilometer auf der Autostraße Interstate 60 von Atlantikküstenort Vero Beach nach Westen. Nicht alles verlief so glatt wie in Dieterichs vorherigen Läufen. Diesmal musste sich der Sportler auf die Nachwirkung einer Verletzung umstellen. So auch in diesem Falle, nämlich Dieterich, der sich damit gut auskennt, der guten Sache aber verpflichtet ist und nicht so schnell aufgibt. Statt weiter zu laufen, stieg er auf ein Rennrad und zusammen mit einem US-Polizeikollegen Scott aus Florida, der auch erfolgreicher Dualathlet ist, absolvierten sie 115 weitere Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit, sagt er stolz, von ca. 35 Kilometern in der Stunde, entlang der Route 60 dem Golf von Mexiko entgegen. Hinter ihnen fuhr weiter das Begleitfahrzeug, der blaue 6V-Pickup des Präsidenten der FOP, Federal Order of Police, Doug Weaver. Mittags gegen 3 Uhr kamen sie völlig ausgepowert, wie Dieterich sagt, am ersten Etappenort in Lake Wales mitten im Staat an. Nicht immer waren wir an diesem Tag den PKW-Lenkern willkommen. Sie gaben uns unmissverständlich öfters per Mittelfinger zu verstehen, dass sie mehr Platz auf der Straße brauchen und mehr Schnelligkeit. Die Fahrer der großen SUVs überholten uns manchmal so knapp, dass man fast vom Rad flog, erzählte der in Deutschland mehr Respekt für Radfahrer gewohnte Polizist. Nach einer guten Nacht traute er sich am 2. Tag von Lake Wales wieder zu laufen, aber entschloss sich wegen der Verletzungsnachwirkung wiederum nach ca. 15 Kilometern aufs Trierbike umzusteigen. Es ging in Richtung Tampa und abwechselnd jeweils im Windschatten des Vordermanns zu zweit mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit, wie er sagt, von wieder 35 Kilometern in der Stunde auf der Route 60 voran. Bei einer Mittagspause gab es im Begleitfahrzeug 2 einen 10 Meter langen Camper als Powerlunch frisch gegrilltes amerikanisches Hähnchen. Gut gestärkt und schon im Februar bei 30 Grad Celsius, 90 Grad Fahrenheit, fuhren sie bei 40 bis 53 Kilometer in der Stunde Geschwindigkeit über den heißen Asphalt Richtung Tampa. In dieser wachsenden Florida-Metropole gab es viele Ampeln, so dass ein Stop-and-Go-Fahren angesagt war und die eingespielte konstante Fahrweise hier nicht mehr möglich war. Downtown Tampa war stickig und schwül und nach den an diesem Tag absolvierten 80 Kilometern gönnten sie sich eine wichtige Erfrischungspause, um den durch Langstreckensport und Klima beeinträchtigten Zuckerhaushalt wiederherzustellen. Dieterich und sein Freund und Kollege Jim beschlossen, die nächsten 2 Tage nur noch zu laufen. Auf den 3. Tag freute er sich besonders, denn es sollte direkt übers Wasser der Tampa Bay 11 Meilen entlang des Courtney Campbell Causeways gehen. Und zwar auf einem speziellen Rad- und Gehweg diesmal. Um 9 Uhr morgens ging es bei bereits heißen Temperaturen los und sein ehemaliger Kollege Mitch begleitete ihn mit der Kamera und berichtete wie an jedem der Tage vorher live von diesem Lauf für den guten Zweck. Mit guter Musik im Ohr und unter den Blicken von etlichen anderen Joggern und Radlern lief Dieterich im eigenen Rhythmus weiter, bis sie fast am Ende des Causeways waren und mit Jim eine Getränkepause einlegten. Auf die Frage, ob er weiter laufen wolle, gab es nur eine Antwort. Na klar. Yes, sure, my bro. It's a sunny day. Let's go west. Nach weiteren 2 Kilometern kamen sie am ersten Hooters-Restaurant der USA vorbei und machten selbstverständlich einen Schnappschuss mit 2 netten Girls. Nach einem Kilometer und dann war die Etappe an diesem Tag bereits erreicht. Den letzten Etappentag, der am Ziel, dem Golf von Mexiko, enden sollte, startete Dieterich erst am kühleren Abend des 18. Februar 2020. Gegen 18 Uhr startete Scott mit ihm den Lauf auf dem Gehweg der Route 60. Dann ging es durch die Clearwater Innenstadt, also Downtown. Bei einem letzten Stopp in Clearwaters Coachman Park wurden beide Läufer von einer Läufergruppe empfangen und einem Team des Lokalsenders, nämlich Fernsehen, ABC News Tampa. Ein Interview und viele Fotos hielten den Lauf von Küste zu Küste fest. Dann lief der deutsche Polizist die letzten 5 Kilometer zum Ziel. Die letzten Meter im Sonnenuntergang lief er in Begleitung von etwa 30 Läufern und Läuferinnen von 8 bis 65 Jahren. Die Stimmung hätte nicht schöner sein können, als Dieterich freudestrahlend das Wasser am Pier 60 nach ereignisreichen 165 Meilen berührte. Fotos, Gespräche und eine große After-Race-Pizza-Party rundeten den Abend ab. Am Tag danach gab es einen Empfang für alle Sponsoren der FOP-Zentrale in Largo, dort war der Ort, Florida. Achim Dieterich überreichte stolz Präsident Doug Weaver seine Uniform in einer kleinen Vitrine, sein Dankeschön für dieses schöne Projekt, an dem der Deutsche mitwirken konnte. Eine Erinnerung an seinen Lauf von Küste zu Küste für einen so guten Zweck. Durch dieses Projekt Run for Law Enforcement Survivors konnte Dieterich durch seinen Lauf bereits $10.000 der FOP Pinellas County Lodge 43 überreichen. Diese Spendengelder kommen allen in Not geratenen und Hinterbliebenen der im Dienst ums Leben gekommenen Polizeikolleginnen und Kollegen zugute. Hören Sie jetzt mein Gespräch mit Achim Dieterich und wir haben es wie gesagt im Februar bereits aufgezeichnet, 2020, und ich sage Ihnen dann am Ende noch einmal, wie Sie spenden können und was dieses Projekt alles für Wichtigkeit auch für den Polizisten und für seine Freunde hier in Florida enthalten. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt viel Freude bei unserem Interview, bei unserem Gespräch wünscht. Und dort halt mit Händen diese ganze Hirse per Hand malen mit Steinen und sowas und dann dementsprechend auch Verletzungen entstehen oder Krankheiten, ne? Und deshalb habe ich das ins Leben gerufen mit der Unterstützung von der Stadt Ludwigsburg. Bin dann in 5 Tagen nach Montbéliard gelaufen von Ludwigsburg in Begleitung eines Feuerwehrmannes auf dem Fahrrad. Dem Andi. Der hat immer mal abgelöscht. Wenn ja, nein, der hat mir immer, das war da quasi der Wasserträger für mich. Ja, abgelöscht war ja dann gar nicht so falsch. Genau, ja. Und wir sind dann in 5 Tagen, also quasi 315 Kilometer, haben wir dann zurückgelegt, quasi 60 Kilometer am Tag. Das war ganz lustig, war ganz schön, eigentlich über den Schwarzwald rüber, an die Schweizer, an die Schweizer, sage ich mal, an die französische Grenze, ja, über den Rhein drüber und dann Richtung, ja, das war ganz toll, fand ich echt toll und die war dann, war auch super und wir haben auch dementsprechend 5.500 Euro haben wir dann bekommen und es reicht für eine Getreidemühle. Und das war unser Ziel. Das also war unser Ziel. Für eine, genau. So für eine Getreidemühle. Für eine Getreidemühle, und, genau. Ich meine, wie kommt jetzt dieses Geld zustande? Wird das jetzt, also die Leute werfen Ihnen ja keine Scheine Nein. zu, nicht? Also das, ist, das war aber auch so. Während unseres Trips Richtung Frankreich, aha, haben wir schon eine Fahne gehabt mit einer Geldbox. Aha. Und ab und an kam schon mal einer, hat gefragt und dann haben sie auch dementsprechend mal einen 5- oder einen 10-Euro-Schein in die Box Run for Kongusi oder Run for Co. reingeworfen. Auch 5.000 bei Ja, nicht ganz so, nicht ganz so. Nee, ja, wir haben also... Ein Spendenkonto? Ja, oder? Haben wir auch ein Spendenkonto gehabt, mhm, weil es ja den Förderverein Burkina Faso gibt oder Kongusi, ja, ne? Mhm. Ja, in Ludwigsburg. Auf deren Homepage haben wir geworben. Wir kamen in der Zeitung des Öfteren, auch in der lokalen Zeitung. Wir haben auch ein Fernsehinterview gegeben, zwei Wochen vorher und eine Woche vorher. Und wir sind auch viel hausieren gegangen, so haben in den verschiedenen Geschäften, Fabriken, mhm, oder auch ja, Gaststätten etc. Mhm. Und da kam halt dementsprechend das Geld zusammen. Also das Laufen ist an sich dann eigentlich der Gag, also die Sache, dass ja, man also zuschaut und sagt, guck mal, da läuft er und mhm, läuft für das. Ja, mitunter. Ich wollte immer schon mal größere Strecken laufen, aber das halt mit einer in Verbindung mit irgendeinem guten Zweck. Ja, ja, weil ich das denke, ich laufe jetzt... Klar kann ich mal von hier nach oder von Ludwigsburg nach Bodensee laufen, ja, das wäre jetzt kein Problem, aber ich denke immer, kann man doch irgendwie damit jemand unterstützen oder helfen mit meinen Kilometern. Ne? Ja, das war für mich immer der Hintergrund, im Hinterkopf zu behalten, ja, welche Aktion kann man sonst noch starten. Ne? Ja, und nach diesem Lauf, Run for Co., kam dann der Jim und hat gesagt, oh, dann sage ich, okay, Jim, das ist die Idee eigentlich, das wäre auch nochmal ein Gag oder mal eine Herausforderung, ne? Ja, ja, diese ja, Sache in Angriff zu nehmen, quasi von von der Ost- zur Westküste zu laufen. Ne? Und unterwegs müssen Sie ja doch irgendwann mal schlafen, das heißt, dann halten Sie irgendwo an und ja, wissen das schon, also das Haus von Peter D., das wird jetzt angelaufen. Ja gut, meinen Sie jetzt von hier? Oder ja, von? Wenn Sie hier sind oder wenn Sie in Deutschland sind. Ich meine, irgendwo ja, gut, wird das war noch weiterhin unterstützt. Also ja, der ja, Fahrradfahrer, das reicht nicht mit dem Wasser, oder? Ja, wir hatten also schon, ich frage dann nur logistisch. Wir oder fährt das, die Frau dann hinterher? Das könnte natürlich auch sein. Nee, wir haben das logistisch haben wir das schon so geregelt, dass wir dementsprechend Tagesetappen, ich habe gesagt, wir haben immer Tagesetappen von 60 bis 70 Kilometer. Ne, ja, mhm. Und wir müssen da und dahin, wir müssen da und dahin, weil sonst passt es nicht. Ne, ja. Mhm. Und dann haben wir, das hat immer funktioniert. Also wir sind immer, die Hotels sind vorgebucht gewesen. Aha, ne? also Hotel, wir mussten, das ja, ist ja, ganz schön. Ja, das haben wir dann schon so vorgebucht, dass wir eine gute Dusche, ein gutes Bett haben. Und das ist halt dann, hat immer gepasst. Ne? Und morgens Tee und abends wird da auch Bier getrunken. Doch ein Bier. Bier, also Pizza diesen, und Nudeln. Ja. Ne? Ah ja, also so die... Ganz normal. Das können, also, ganz das normal. Die Kohlenhydratspeicher müssen aufgefüllt werden abends. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Also sie sind ja, schmal und da sind sie viele das gehört, Muskeln, aber das gehört, die muss man ja auch ein bisschen so, noch und ich füttern. Und ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich brauche ein bisschen Erholung. Ja, ja, genau. So. Wir sitzen weiterhin hier mit Achim Dieterich. Was haben Sie gesagt? Dieter und ich. Genau. Das ist, ja, okay. Und Sie sind aus dem süddeutschen Raum, aus Ludwigsburg, wo es ein schönes Schloss gibt, was mich erinnert an einen langen Spaziergang. Und ich bin da nicht durchgetrabt, aber Sie können das sicher. Und Sie haben hier eine Riesenaktion gemacht in Florida, durch den Staat zu laufen. Und Sie haben gerade gesagt, die 60 sind Sie lang gelaufen. Genau. Also die Strecken, die man läuft, und zwar für einen guten Zweck in diesem Falle, für die Witwen und Waisen der Polizei. Es gibt ja sehr viel, ich würde mal sagen, es ist in Amerika doch, es gibt sehr viel mehr dieser Opfer, in gewisser Weise, dieser Polizei, Gewalt gegen Polizei, denn ich meine, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Sie sind Polizist, Sie sagen, ich arbeite bis 62, arbeiten Sie am Schreibtisch oder arbeiten Sie im Feld? Sind Sie draußen? Und wenn Sie draußen sind, Wie ist das gemessen an Amerika? Vergleichen Sie das? Mhm. Das kann man ja nicht übers Fernsehen sich anschauen, da gibt es ja sehr viel Krimis, aber wie ist das denn im richtigen Leben? Ja, ich denke mal, ich arbeite auf der Straße, mhm. also ich arbeite im Schichtdienst mhm. Als Streifendienstbeamter. Mhm. Also sind da... Ich bin die Feuerwehr der Polizei, nennt ja. man es bei uns quasi. Ich gehe zu Unfällen, ich gehe zu Selbsttötungsdelikten, ich gehe zu Schlägereien, alles mhm. was also... Wir sind die Ersten vor Ort, mhm. muss ich sagen. Ne? Ja, und das macht Ihnen Spaß? Es ist interessant, ja. Weil man nicht weiß, was in den nächsten 2-3 Minuten passieren kann. Man fährt draußen Streife mit einem Partner. Man muss dazu sagen, wir sind ja zu zweit im Fahrzeug, mhm. nicht alleine wie hier in den USA. Und man weiß nicht, was jetzt auf einmal die nächsten Minuten passieren kann. Dann kriegst du über Funk Bescheid, da ist da und da was, dann fährt man da an. Ne? Ja, aber da kann ich nicht sagen... Ja, hier jetzt, das ist halt das Interessante dann, da hat man halt ein bisschen das Kribbeln, ja, ja. was passiert, ne, gut, jetzt, wenn man ja, älter wird. Das Kribbeln zu Hause ist ja, ja auch das, da von der man Familie. Lernt das, das man lernt das, ja, ja, man, ja, sie lernt damit umzugehen. Am Anfang war das die Frau, wie ich weiß, also ja, die, ist, ja gut, sie hört das nicht mit. Ja, das aber ist, die, nein, das kann aber die, passieren, die Frau, dass die Leute... Ja, die Angehörige oder die Frau, die lernt das dann, also lernt damit umzugehen mit ja. der Zeit, ne, am ja. Anfang war das schon anders. Im Gegensatz jetzt, gut, ich bin ja auch schon in vielen Schlägereien oder sowas verwickelt gewesen, bin auch schon zweimal verletzt worden jetzt im Dienst, Gott sei Dank, nur zweimal in 30 Jahren. Ne? Mhm. Das ist jetzt sehr wenig eigentlich, Gott, ja. da ist nichts Schlimmeres passiert, nein, ne? ja, als eine Operation halt ne? am Knie. Ja, aber das sind halt, am Knie ist das ist Knie halt, ja, Läufer, ne? ja ist ich ja, habe mich dann wieder hochgerappelt, ne? mental ja. natürlich das Training, aber nein, ich muss sagen, wir haben halt auch, ja, diese Gewalt, kommt schon, das ist richtig. Und ist in den letzten Jahren schon ein bisschen vermehrt auch in Deutschland gekommen, gegenüber auch Polizei, weil der Respekt halt auch dementsprechend fehlt. Ne? Ja, jetzt was Waffen anbelangt, jetzt die scharfen Waffen, wie jetzt Pistolen oder sowas, ne? oder Handfeuerwaffen, gibt es jetzt bei uns weniger. Ne? Also unsere Angriffe. Genau, ja gut, wir brauchen halt eine Genehmigung, eine Waffenbesitzkarte, um das zu tragen. Nichtsdestotrotz passieren immer in Deutschland noch Dinge, ne? aber ich sage mal, Messerangriffe, Messerattacken oder sowas sind dann eher mhm. an der Tagesordnung. Ne? Und die sind für mich auch manchmal auch trotzdem noch fast gefährlicher, ne? ja, weil da weiß man halt nie, was. Es ist alles gefährlich, es ist alles. Man muss halt immer ein bisschen auf jeden Fall aufpassen, ne? einen siebten mhm. Sinn dafür haben ne? und man kriegt dann mit den Jahren das dann schon. Und sich fit halten ist, glaube ich, Teil auch der Verteidigung sozusagen. Das ist nicht? Richtig, das ist ja gut. Ich habe mich immer geschworen, als ich zur Polizei gegangen bin, ich bin eh schon Sportler, dass ich mich bis ins hohe Alter fit halten muss. Und zum einen, weil ja ich älter werde und auf der Straße sind ja lauter Jugendliche oder Heranwachsende oder junge Erwachsene, naja, mhm. nicht immer. Ist klar, aber die sind natürlich schon fitter als und einer. Stärker ne? und größer, vielleicht. Ah, vielleicht. Auch, gut, das ist genau, ja, gut, klar. Ich meine, Sie sind groß und schmal, aber das, wenn da jemand viel Gewalt. Das kann schon sein, das passiert. Das kann passieren, genau. Fülle her hat genau, schon. Genau, genau. Das sind halt solche Dinge. Und die Kollegen werden auch jünger, ne? nebenan, ne? das ist auch klar. Und die sind auch ein bisschen fitter und dann musst du dem halt schon. Ja, ich bin auch halt, ich sehe mich auch als Vorbild in unserer Schicht, sage ich jetzt fragen, mal. Wie alt Sie jetzt sind? Ich bin jetzt 49. Ja. 49, also ja, noch werd... unter 50. Ja, ne, ja. knapp dran, knapp. Ich feiert grad... man das noch, wenn man dann 50 wird? Ja, mir feiern jetzt nicht mehr so. Ja. Wir machen einen schönen Urlaub in Florida und dann passt das. ja, nee. Das machen manche auch, um schnell mal zu heiraten. Also ja, man muss sich schon fit halten, ist richtig. Aber Sie haben auch Kinder, nicht? Ich habe zwei Kinder, ja. Und sind die auch Sportler? Oder ist das ja, die Kleine nicht so. Die hat Kleine, mal, die sagen Sie? 20. Ah, die Kleine 20. Und der Große also keine Sportlerin. Nee, der Große, der spielt Fußball. Und Sie laufen mit, Frau? Nein. Gut, also nur zugucken und Fanclub, das ist wichtig. Man braucht Der Support. Und die dann daheim sitzt und wartet, bis nach 3 Stunden der Mann keuchend nach Hause kommt und fragt, du hast ja gar nicht geschwitzt. Und dann gibt es das Bier. Also ich glaube, das ist immer noch Teil der Aufpäppelei. Der Therapie, okay. Der Therapie. Und gibt es da also auch Kollegen, die dann mitlaufen in Deutschland? Ich meine, Sie haben jetzt eine ganz tolle Idee durch Ihre Verbindung nach Florida. Und diese Kollegen, also in Deutschland Ist da Ambition in ähnlicher Weise? Oder ja, gut, ich gucken sag, die Ihnen zu beim Laufen? Ja gut, meine Kollegen, die gucken zu und unterstützen mich auch. Ja. Also es ist nicht so, dass sie jetzt sagen, die gucken schon an mir hoch quasi. Ja. Ne? Die sagen schon, oh, was hast du denn jetzt schon wieder vor? Ne? Ja, du verrücktes Huhn. Ne? Huhn kann man nicht sagen, du Verrückter. Ne? Ja, ich meine, ich... Hahn, ja. Ja. Ich habe einen Kollegen in der Schicht, der heißt Hahn. Ne? Und ja, der ist ein Triathlet. Das ist ein Triathlon. Das ist ein Triathlet. Das die meisten treiben schon Sport bei uns auch. Ja. Ne? Aber nicht diesen Extremsport, den ich jetzt mache. Mhm. Ne? Ja, aber Sie machen mehr als Laufen. Sie haben gesagt, das ist Ultra. Ultra. Genau, und was macht das aus? Was ist das? Ja gut, Unterschied ich sage immer, den Marathon, das sind ja 42,195 Kilometer. Mhm. Und man sagte, ja, streiten sich jetzt da viele, was dann ab wann der Ultramarathon beginnt. Viele sagen ab diesen Kilometern, also ab 42,2 von mir raus, ne? Oder viele sagen ab 50 Kilometer. Also, kann man das auch in Meilen ausdrücken? Ja, man kann das meilen. Ja gut, man kann, also Marathon ist ja 26,2 Meilen lang und dann mehr als das quasi. Ne? Ja, und das sind halt, ja, ich sage immer ab 50 Kilometer, dann sind wir dabei, ne, beim Ultramarathon. Ne? Die längste Strecke, die ich jetzt mal gelaufen bin, waren mal 81 Kilometer am Stück. Ne? Ja. Wie lange dauert das? Das dauert ungefähr 8 Stunden. Ein Arbeitstag, kann man sagen. Ein Arbeitstag. Okay, wow. Ja. Und dann gibt es auch mal Pausen oder bei diesem oder laufen? Nein, man macht dann schon zwischendrin mal, ja gut, eine Pause zum Essen und zum Trinken halt. Ja. Das ist nicht lang, ne? Oder zum Stretchen, dehnen mal. Ne? Ja. Also Sie dürfen auch mal den Atem. Ja, das darf, das muss man. Man kann auch mal ein Stück gehen. Warum? Ja. Das macht ja nichts aus. Der Körper, der dankt es auch dann mal, ne? Ja, wenn man ein bisschen geht oder sowas. Ne? Und dies war halt jetzt. Ja, ich sag ja, dieses Jahr durch Florida zu laufen, wenn wir jetzt auf das Thema Florida wieder zu sprechen kommen, die Route 60 von Vero Beach nach zum Pier 60 in Clearwater, ist jetzt alles auf Asphalt, wenn mehr das Thema Asphalt oder eher welchen Untergrund man hat. Ja, und das ist natürlich die Frage, denn es läuft sich auf weicherem Boden, läuft sich da besser oder läuft sich auf Asphalt besser? Im Endeffekt, gut, schneller ist man eher schon auf dem Asphalt, das ist klar, weil der Abdruck natürlich ganz anders ist, ne? Aber natürlich ist die Muskulatur und die Knochen sind anders belastet, als wenn man jetzt auf dem Trail, auf dem sandigen Boden, würde ich jetzt nicht sagen, aber sie sind Schotter oder sonst was. Ein bisschen mehr Abfederung. Ja, oder genau, so einen normalen Boden halt hast, also einen Untergrund, das ist was anderes. Aber gar die Anstrengung ist ja. Und gibt es da also dann Sportgesellschaften, die sagen, hier, nimm meine Schuhe mit und so? Also, so weit sind wir noch nicht. Also, Sie machen das mehr noch als Amateur? Ja, klar. Also, Amateur. Sie sind nicht mit Werbung beklebt? Nein, ich bin nicht beklebt. Ne. Da bin ich ein zu kleines Licht quasi. Ja, ne? Das weiß vielleicht man hört nie, man, dass, vielleicht hört mir jetzt, man ein Star wird vielleicht in Florida. Vielleicht hört mir jetzt jemand zu und der unterstützt mich vielleicht, ne, in meinen Aktionen. Nee, aber ich bin immer... besorge ich dann selber, das ist ja keine Frage. Ne? Ja. Das ist ja, aber wie gesagt, Asphalt war halt jetzt auch, die Route 60 ist ja nur Asphalt, das ist ja klar. Und das war ja ziemlich hart, ne? Weil diese Asphalt ist halt auch nicht immer ganz eben, ne? Diese Straßen in Amerika, sondern sind halt auch ein bisschen unterschiedlich. Und das sind halt die Belastungen auch unterschiedlich für die Hüfte. Ja. Und das sind halt Sachen, wo man auch bedenken muss. Ne? Ja, und das dann halt auch ein bisschen durch Stretching, Gymnastik, Yoga zum Teil auch... ausgleichen muss, abends, morgens. Ne? Ja, meine Frau sagt immer, jetzt hast du eine Stunde, man sagt immer eine Stunde laufen, Viertelstunde Gymnastik. Okay. Ja, also Minimum. Wenn sie dann 8 Stunden laufen, dann wäre es quasi vier Stunden Gymnastik. Und passiert das immer? Oder das, nein, das ist, na, 2 Stunden Gymnastik natürlich. Aber ich versuche, oder wie ich mache also eigentlich machen immer. Also eine Nacharbeit quasi. Ja, mache ich. Also Gymnastik mache ich sehr viel. Ne? Gymnastik. Und so, vor allem, wenn Verletzungen da sind, das auf jeden Fall. Ne? Aber es ist ja nicht nur, man schwimmt auch mal, man fährt auch mal Rad dazwischen, ne? Macht Aquajogging, ja, soll ich sagen, wo die Belastung natürlich auf die Knie, auf die Bänder, auf die Sehnen, ne, auf natürlich weniger ist. Noch das. Mhm. Ja, und, das und Sie haben ja gesagt, Sie hatten auch eine Verletzung jetzt. Ich hatte jetzt Verletzung, leider 6 Wochen vorher hatte ich eine Verletzung am Hamstring, ja, oder beziehungsweise auch piriformis Muskel, Muskelbereich links im Hinterseite, im Oberschenkelseite. Und das hat mich dann schon ein bisschen zurückgeworfen, auch mental habe ich gedacht, ja, jetzt passiert sowas, ne, bist gut drauf, war auch war sehr das gut jetzt drauf. Durchlaufen? Durchs Laufen, ja, ja gut, durch die Überbelastung. Ja, ja. Ja, die Überbelastung hat wahrscheinlich der Körper mit dem Alter, sagt er dann, okay, jetzt Schluss. Ne, ja. Von Laufen in Deutschland oder hier? Nee, von Deutschland. Ja, von Deutschland. Ja, ja, das war am 2. Januar. Aber die Reise war schon geplant, ja, und dieser Lauf war komplett schon war alles schon geplant. Ich konnte natürlich keinen Rückzieher mehr machen. Ja, ne? Das ja, ist ja, ja klar, und das mache ich dann auch nicht. Und ne? Zu einer Jahreszeit müssen wir sagen, dass es nicht Hochsommer ist. Bei uns ist es kalt gewesen. An ja, diesem ja. Tag war ja, knapp unter 0 Grad sogar. Ne? Sogar in Florida, meinst du? Nein, nein, hier oder jetzt. In Deutschland. In Deutschland, oh, in Deutschland als das passiert ist. Ah ja, und da sind natürlich die Muskeln wahrscheinlich auch eher anfälliger. Ja, ja, klar. Wobei ich das, ja gut, ob's von, ist halt schwierig jetzt zu sagen, was kommt. Und dann war dann aber Temperaturen bedeuten auch etwas. Also wenn Sie jetzt hier im Hochsommer laufen würden in Florida, das ist auch eine andere Situation. Da brauchen Sie dann mehrere Feuerleute, die Wasser mitnehmen. Ja, ja, das ist richtig. Ja, ja, das war schon jetzt eigentlich sehr warm. Ne? Das glaube ich, Jetzt, wir haben heute einen kühlen Tag. Wir sitzen hier ja, ja, in Winterjacken. Oh Gott, ja, will, das ist Februar. Normalerweise, also Ende Februar, ist schon recht warm. Ja, ja. Ja, gut. Ja, ja. Ja, naja, jedes Jahr ist das Wetter ein bisschen anders. Ja. Aber die Verletzung war also jetzt in Deutschland und Sie kamen also damit an quasi, mit der Rekonvaleszenz genau, noch. Also Sie sind noch ein bisschen angeschlagen gewesen. Und dann aber diese große Aktion. Und Sie sind ja der Star, weil, Sie sagen immer, ich bin kein Star, aber Sie sind natürlich die Nachrichten, die News in dem Falle, weil Sie ja als Deutscher nach Amerika kommen und für eine amerikanische Sache auch noch riesen Lauf machen. Also das ist für die Leute hier Fassung, die sind fassungslos. Was macht der hier? Das ist ja toll. Die Deutschen setzen sich normal an den Strand unter die Palmen mit Mai Tai. Ja, das ist der deutsche Tourist, ja, nicht? Ja, ja, klar, das ist und richtig. Hier kommt einer, der will uns helfen. Das ist ja noch viel schöner. Und in Amerika ist ja auch das Karitative steht immer an oberster Stelle. Und das weiß man vielleicht in Deutschland. Naja, seit Mildred Scheel und Krebshilfe gibt es eigentlich in Deutschland auch sehr viel Gutes, was man getan hat. Nicht? Und jede Präsidentenfrau in Deutschland hat sich für irgendwas eingesetzt. Aber ich, in meinem Denken gehe ich immer auf Mildred Scheel zurück, weil die also wahnsinnig viel in Deutschland getan hat. Das war der Anfang. Ne? Das ja, war mitunter, wirklich ne? der Anfang. Ja. Also wir sind also so viel jünger als, so viel älter bin ich nicht. Also aus der Zeit kennen wir das, dass in Deutschland vieles vom Staat eben gemacht wurde, aber eben diese Idee, dass man für Kinder, für Sachen etwas Gutes tut, für solche Hilfen, das ist relativ neu. Früher war das nur die Kirche, nicht? Also, Sie haben mir gesagt, Sie möchten auch über das Geistige sprechen, denn das Laufen, also über das, wie man sich mental vorbereitet, denn ich glaube, oder wie man sich dabei fit hält, denn ich meine, Sie können ja auch Gedichte rezitieren, während Sie laufen. Ich weiß es nicht, was man macht und was man auch im Vorfeld macht. Ist das mit Meditieren? Ist das mit einer Philosophie, einer irgendwelchen Überlegung? Gut, sagen Sie mir was dazu. Gut, ich meine, das mentale Training ist sehr wichtig, wenn es zum Punkt kommt, wo man gar nicht mehr will. Ja, ja. Es gibt, der Punkt kommt. Der Punkt kommt ein- oder zweimal, das kann dreimal, viermal passieren, das kann aber auch gar nichts passieren. Ne? Ja, das gibt es auch. Ja. Gehen Sie dann erstmal Mittagessen? Oder? Nee. Aber das psychologische, mentale ist trotzdem ganz wichtig. Man geht im Vorhinein geht man schon mal die Strecken durch, ne? Ja, im Kopf. Ne? Ja, okay. So ging es mir jetzt, als ich nach Frankreich lief, habe ich immer gedacht, okay, die erste Strecke wird die schlimmste, weil die längste ist, weil wir sehr früh anfangen, das ist September, es war heiß. Ja. Das war die längste, das war okay, ne? Habe ich gewusst. Die zweite Etappe, das war eine Etappe ja, zum Kumpel, ne, von meinem Mitstreiter, ne, nach Freiburg. Das war seine Etappe und für den laufe ich die Etappe. Ne, ja. Nicht für mich, sondern für ihn, weil er seinen Freund sehen darf. Ne. Die dritte Etappe, die vierte war so, lala, habe ich gedacht, wird auch noch ein bisschen länger, ne, und ein bisschen langweiliger, ne, und die fünfte Etappe war dann das Ziel, und da hat man natürlich, dann laufen die Beine von alleine, ne, solche Sachen macht man halt vornherein, setzt man sich schon das Ziel, wie auch ich hier das Ziel gesetzt habe, Sie sagen, die Deutschen liegen unter der Palme, dann denke ich immer an eine Palme. Also denke ich an den Strand. Ah, ja, ja, denke ich an den Strand. Also diese bildliche Vorstellung im Kopf, was bekomme ich dafür? Das ne? Ja, was bekomme ich? Ja gut, das kommt später mal, ne? Ja, vielleicht. Nein, ne? dieses, Wenn ich, auf der Erde, ja, ja, ist okay. In Florida, glauben Sie ja, mir. Ja, ja, ja. Nee, aber wenn sowas, ich sage, ich bin in Florida, ja, sagen ja. Die Leute immer, ach, sowas, ich beneide dich. Sowas kommt halt ja, auch. Ne? Ja. Und man liest halt auch Bücher zum Beispiel vom, von einem Michele Ufer zum Beispiel, das ist ein deutscher Ultraläufer, ne? Der hat Bücher, der hat auch jetzt in Amerika ein Buch rausbekommen, ne? Von Mental Toughness for Runners, okay. Sehr gutes Buch. Ne? Und mit dem habe ich auch schon Gespräche geführt, oder beziehungsweise im Internet, ja, mit Facebook und so in Kontakt. Und als ich letztes Jahr auch den Ultrarun hier in Florida gelaufen bin, das war den ersten Tag, wir sind ja schon öfters in Florida gewesen, geregnet, stürmisch, 12 Grad, Pfützen, Meter hoch will ich jetzt nicht sagen. War ne? Ja. Es war im Januar. Januar. Das war im Januar. Ja, ja. Und dann habe ich, und ja, ich habe mir halt immer im Vornherein vorgestellt, schönes Wetter, ja, Sonne, kommt, Strand, kommt, ja, ja, solche Sachen. Und einen schönen Sonnenaufgang, wenn man über die Brücke zum Sand Key läuft, ne, ja, und dann habe ich gedacht, ah, toll, ne, das wird super, ne, ja, und dann kommst du hin, morgens an den Start, es regnet aus Güssen, ne, ja, kalt, 10, 12 Grad, ne, ja, und dann muss man halt umswitchen im Kopf, und ja. Wie switcht man, was? Man switcht man um, man Regen, ja, ja, man switcht halt um und sagt, ja gut, jetzt bist du hier, ne, ja, es regnet, du hast dafür Wochen, Monate trainiert, ne, mach's Beste daraus zunächst einmal. Ne? Und dann lief man halt, läuft der Start, dann läuft man los. Und dann war das eigentlich ja, ganz normal für mich, ne? Weil ich natürlich auch das Wetter ein bisschen gewohnt bin aus Deutschland. Das ist klar, das ist vielleicht auch ein Vorteil. Ne? Ja. Ja. Und dann lief das eigentlich. Und dann bin ich immer besser geworden, ne? Immer, und habe halt immer, gut, die letzten 15 Kilometer sind natürlich schon hart gewesen gegen den Wind und gegen den Regen. Und dann denkst du halt auch, gut, jeder, zum Beispiel ist auch was Metalls, jeder Regentropfen gibt dir wieder die Kraft, nächsten Meter zu laufen. Ne? Mhm. Jede Pfütze, die du läufst, ist wie so ein Sprungbrett, ja, quasi, oder wie so ein... Geschafft, ja, ja, das ist wie so ein... Etappen, ne? Ja, ja, man denkt halt auch von Kilometer zu Kilometer und nicht gleich die 50 Kilometer am Stück. Ne? Okay. Solche Sachen, das lernt man halt auch also durch Selbsttraining. Durch Selbsttraining. Also ich habe jetzt kein Coaching oder sowas gehabt, ja, ja, sondern durch Selbsttraining im Kopf und durch Bücher lesen, wie jetzt von Michael Ufer zum Beispiel. Ne? Solche Sachen sind da, oder auch Erfahrungen mit Raphael Fuchsgruber, einer der besten Ultra-Wüstenläufer zum Beispiel. Ne? So, man tauscht sich aus, auch das sind ja quasi so Halbprofis sind es. Ne? Und das sind Leute, die Sie im Internet kennen? Im Internet oder privat kennen. Ne? Ja, genau. Ja. Und diese private, oder sagen wir mal so, Sie sind also auch Florida-Tourist gewesen? Genau. Ja, trifft man dann auf Polizisten oder haben Sie die speziell gesucht, diese Bekanntschaften? Ja, ich meine, das ist ja auch eine Freundschaft jetzt geworden. Genau, also es gibt ja diese International Police Association, das ist eine also weltweite Vereinigung von Polizeibeamten. Ja. Und durch diese IPA, wie man es nennt, und IPA, lernt man dann schon Kollegen kennen. Ne? Ja, das haben Sie also auch gesucht? Das haben wir gesucht, beziehungsweise ich gehe halt direkt auf die Police Departments zu, schreibe eine E-Mail, habt ihr da jemand oder kennt ihr da jemand? Der ne? Läufer ist oder der? Ja, gut, der zunächst ohne jetzt laufen oder sowas, ne? Sondern der mich halt, der vielleicht Bekanntschaft haben möchte oder mich mal austauschen möchte, das haben wir in... Aber Sie erzählen natürlich auch, dass die Läufer ja, sind ja, das gleichzeitig, schon, das schon. Meine, das ist ja auch noch ein extra ja, ja, klar, das Hobby. Schon. Und das haben wir halt über den... Jim Rexroad, dieser Police Officer, ne? Der hat mich damals, wobei es mit dem Laufen noch nicht so wichtig war, ne? Ja, haben wir vor 2 Jahren kennenlernen. Ne? 3 Jahren sind schon, 3 Jahren kennt man schon. Ne? Und das hat sich halt das eine mit dem anderen ergeben. Ne? Ja. Und dann hatte der die Idee? Der hatte die Idee, ja. Und dass Sie da also genau, weil er halt niemand so richtig kannte, wer vielleicht solche Strecken laufen oder Ding machen kann. Und das war natürlich dann schon quasi, ja, diese. Ursprung. Und von Laufs. Den Älteren haben Sie gerade gesagt, da war ein Kollege dann auch, der mitgelaufen ist. Das, also das ja, da war ein Kollege aus den Scott, ja, der hier bei Pinellas County arbeitet. Und der ist dann mitgefahren zunächst einmal. Also ich bin nur gelaufen und der ist dann im Auto mitgefahren. Aber als ich dann meine Verletzung doch ein bisschen stärker wurde, konnte ich nicht mehr weiterlaufen. Wir sind dann mit dem Fahrrad weitergefahren und dann... Ja, gewisse Strecke zurückgelegt, aber jeden Tag bin ich auf jeden Fall gelaufen, meine 20 Kilometer circa. Ne? Ja. Doch, also doch mit bin ich. Diesem, ja, ja, ja, mit diesem, ja. Mit diesem, hat schon. Handicap ist mit dem Handicap, ja. Ja. Aber ich habe gedacht, nee, diese Schmerzen, ne, das ist nicht so schlimm als die Familien, die Schmerzen ertragen mussten, als sie ihre Väter, Mütter oder so ums Leben gekommen sind. Das sind meine Schmerzen lächerlich, sage ich immer dagegen. Ne? Ja, das ist, also für mich ist das, ich habe immer gesagt, shut up, legs, it's only pain. Ja. Ja, also sprich, seid ruhig, es sind nur Schmerzen. Ja, ja, ja. Ja, klar, irgendwann ist es mal vorbei, ne? Ja, aber das ist halt auch Kopfsache. Ne? Ja. Und im Ende sind Sie angekommen am Steg, wo am Pier 60. Pier 60. Und ja. Wurde da, also sind Sie das gelaufen oder sind Sie dann auch mit dem Fahrrad? Nein, wir gekommen? Sind dann, also ich bin dann bis zum Coachman Park und da war dann eine Laufgruppe, die der Jim Rexroad mit seiner Frau zusammen organisiert hat, vom Laufclub, ja. Triathlon Club. Da sind wir zu 30, also von, wie alt war der Jüngste? Ich glaube, 8, 9, 10 vielleicht war der Jüngste und der Älteste war, glaube ich, 60 oder so. Ne? Sind wir dann Richtung Pier 60 vom Coachman Park die letzten 5 Kilometer gelaufen, also quasi in einer schönen Abendstimmung, ne? Mit Sonnenuntergang und dann im Pier oder im Clearwater Beach bin ich dann alleine Richtung Strand und habe dann quasi meine Hände ins Wasser gelegt. Ah, ja, schön. Am Start in Vero Beach die Hand und dann zum Schluss nochmal die Hand. Ne? Ja, ja, und das war dann schön. Da gibt es auch Fotos von, ich nehme an, das wurde also, ich weiß, Sie filmen mit. Ja gut, wir hatten ein Live-Video. Wir hatten Live-Video und im ABC-Fernsehen kam ja auch ein Bericht, zweimal schön. Vorher und hinterher. Ne? Ja. Und ja, und das war dann ganz, war ganz schön, ja. So, dass es so schön und so, Gott sei Dank, auch vom Wetter und alles gepasst hat. Und das Team hat auch super, wir haben super harmoniert, ne. War ganz lustig auch unterwegs, ne. Wir haben auch schöne Ereignisse gehabt oder spannende Momente auf der Strecke, ne. Und schöne auch ausgetauscht, ne, zwischen uns. Spannende, so mal so ein Alligator? Nee, spannend für den Autofahrer, ne, der hinter mir fuhr, ne, ja, weil das schon fast beinahe zum Crash kam. Ne, ja. Also der ist auf Sie drauf fast? Ja, ein Auto wäre schier auf das andere, also auf mein Fahrzeug, das hinter mir war, drauf. Ne, ja. Ich habe nur noch ein Reifenquietschen gehört und der ging dann auf die Grünfläche, die Mittelstreifen, ne, ja. Ist da mindestens 50 Meter, 100 Meter entlang geschlittert. Er war zu schnell und hat uns wahrscheinlich zu spät realisiert. Ja, ja, und das war dann ein Riesen. Das war dann schon für mich, gut, ich habe das nicht mitbekommen, weil ich meistens mit Musik laufe. Aha. Und dann habe ich bloß links an der Seite gesehen, wieder vorbei. Und ich habe gedacht, oh mein Gott. Ne. Ja. Aber da kam keine Polizei. Das war jetzt nicht. Es war jetzt nichts passiert, Gott sei Dank. Mit Wildlife hatten Sie nichts zu tun? Also nö, eigentlich nicht. Nee. Nein, eigentlich nicht. Und ne. Der mitläuft, nein, auch nicht. Nein, ja. Anscheinend sind Hase von mir weggelaufen, Kühe sind weggelaufen. Ja gut, ja. Meine, die werden halt weggeht. Aber so, ansonsten... Da denkt man immer an andere Arten. Ich bin halt, wir sind halt öfters... mit Fingerbewegungen oder mit Hupen, sei es jetzt positiv oder negativ, sind wir schon dann, ja. Und wie gesagt, mit dem Fahrrad sind wir ja auch gefahren. Das war ganz schön, da sind wir bis zu 22 Meilen pro Stunde mal gefahren. Also wir haben schon also Riesenstrecke und schnell waren wir natürlich. Ne? War top, also wirklich schön. Also mir hat es gefallen, Wetter war immer gut, also außer am Anfang. War aber sonst heiß, ne? Als ich dann am Montag diese Woche, ja, bin ich dann über die Causeway von Tampa Richtung Clearwater gelaufen, über die Brücke, diese 10-Meilen-Brücke. Das war also wirklich toll, am Strand entlang. Ne, das war also wirklich schön, warm, heiß. Und da war Wasser natürlich schon vonnöten. Aber das ist, wie gesagt, ein schönes Ereignis und für eine gute Sache, für die FOP. Und das war wirklich toll. Jetzt muss ich mal gucken, was wir jetzt zusammengekommen haben. Jim hat gesagt, wie viel circa? Ich glaube, $8,000 ungefähr, bis jetzt. Ne, ja. Also, ich bin mehr als zufrieden. Also ja. ich habe eh keinen so ein, ich möchte es eh erst zum Schluss wissen, nicht währenddessen oder so oder vorher. Ne? Ich möchte es erst zum Schluss wissen, was dabei rauskommt. Vielleicht kommt noch einer, runforleosurvivors.org, ja, ist dann die Seite, wo man noch drauf schauen kann und vielleicht noch ein paar Donations abgeben kann. Also das, die Homepage, die bleibt noch ein Weilchen. runforleosurvivors.org. Heißt und es Leo vor, ist Law for Law Enforcement, oh, okay. Survivors, schön, ne? Law Enforcement. Leo heißt Law Enforcement, ja, quasi schön. Abgekürzt. Ich meine, dass man vielleicht auch selber, Sie haben Sie eine Facebook-Seite oder so? Ich habe eine Facebook-Seite. Ich meine, ja. Diese Sachen könnte man auch dass man auf sie zukommt, beziehungsweise auch dieser Sache wieder was zukommen lässt. Ja, aber kann. Und sagt, dass sie quasi linken zu anderen Möglichkeiten. Und ich meine, wird ja nicht ihr letzter Lauf sein. Das müssen wir schauen. Dürfen wir sagen, wo ihre Facebook-Seite ist? Ist die unter ihrem Namen? Oder ja, gut. Run and Smile ist meine Seite quasi. Ja. Ne? Run and Smile ist Facebook. Mhm. Instagram auch, Run and Smile, und ich habe noch eine eigene Website, habe ich auch noch jetzt, auch Run and Smile eigentlich. Ne? Ja, sehr schön, also da käme ich jetzt nicht drauf, ne? Ja, also gut. Das ist schon gut. Weil das Lächeln ist halt ist auch wichtig, ne? Ja. Das ist mental auch wichtig, wenn man Lächeln hat, dann läuft man gleich ein bisschen einfacher und es muss auch Spaß machen, ne? Klar, man kämpft immer wieder, das ist klar, man kann nicht immer lächeln, ne? Aber man versucht immer, das im Hinterkopf, zum Smiley im Hinterkopf, Run and Smile, wie gesagt, Run and Smile kann man überall auch, Hashtag Run and Smile, ich denke mal, da kommt man dann schon irgendwann mal auf meine Facebook-Seite, Instagram und noch die Website. Tweeten tun sie noch nicht. Nein, so weit bin ich noch nicht. Ne. Es ist schwierig im... Nein, das ist zu minütlich und das ist auch zu, wie soll ich sagen, da wird erwartet, dass man das dauernd bedient. Und das ist eigentlich auch was nicht jeder macht. Ich kann das nicht um. Es ist schon sehr aufwendig, auch in Facebook, Instagram und sowas zu machen. Das ist auch schon Aufwand. Ja, ne? Aber da haben Sie, glaube ich, Helfer und da können auch andere was einstellen. Ja, können auch. Und wir haben auch noch eine Facebook-Seite, diese hier, Run for Leo Survivors, ist auch noch eine Facebook-Seite. Mhm. Run for Leo Survivors, das hat dann einer von unserem Team gemacht, ne, wo dann noch aber das alles ist aktuell. Jetzt also etwas wahrscheinlich zeitlich begrenzt oder so, diese spezielle Aktion. Ich denke mal schon, ja. Das also denke ich mal. Ich wünsche Ihnen, dass Sie jetzt noch, ich nehme an, jetzt darf man noch ein bisschen relaxen in Florida. Man darf. Also wir sind noch bis 3. März immer noch da. Ja, und Sie werden also geehrt von der German American Society Pinellas heute. Das ist natürlich auch sehr schön. Und ich finde gerade, dass der Sport und auch deutsche Vereine eine gute Partnerschaft haben. Das heißt, wenn man an Deutschland denkt, sollte man vielleicht auch an Fußball denken, nicht unbedingt jetzt an Langstreckenläufer, aber auch das ist ja etwas, was mehr sein könnte, wenn man das nämlich feiert. Und wenn man es zusammen mit einer guten Sache an die Öffentlichkeit bringt, dann sind Sie also nicht nur Botschafter für das, was Sie tun, sondern auch für Deutschland. Und dafür danken wir Ihnen auch, denn ich finde, Germany in the News kann immer Positives in die Welt schicken. Und ich hoffe, dass Sie Ihre Palmen jetzt zuhauf noch finden und da noch gute Zeit verbringen bei uns. Herzlichen Dank für dieses nette Gespräch. Vielen Dank für das Interview. Und viel, viel Glück, toi, toi, toi, für alles weiter. Dankeschön, Dankeschön. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen verabschieden und vor allem für dieses interessante Gespräch Achim Dieterich danken. Dieses Projekt und sein Einsatz dafür hat, so Dieterich, ihm einmal wieder gezeigt, dass Kameradschaft und Freundschaft, egal woher wir kommen und stammen, egal welcher Kultur wir haben, egal welche Hautfarbe wir haben, einen universalen Wert hat. Vor allem bei unserem Polizeiberuf, in dem sich tagtäglich Kolleginnen und Kollegen in den Diensten des Staates und zum Schutze der Bevölkerung in Gefahr bringen, ist es besonders wichtig, die Familien, die diese Arbeit mit unterstützen und oft die Leidtragenden sind, wenn der Einsatz tödlich ausgeht, nicht außer Acht zu lassen. Die Deutsche Funksendung möchte Sie alle aufrufen, besonders Deutsch-Amerikaner, denen die US-Polizei hier zur Seite steht in Florida, dieses Projekt ebenso zu unterstützen und Dieterich bei seiner transatlantischen Bemühungen zu helfen. Im Interview hat er mehrere Spendenadressen genannt. Hier noch einmal die Information. Und zwar runforleosurvivors.org. Run, RUNFORLEO. SURVIVORS.org, also runforsurvivors.org ohne irgendeinen Zwischenstrich oder so. Unter dieser Webseite können Sie seine Biografie sehen. Sie können aber auch unter Donate, unter dem Punkt Donate, Spenden einbringen. Und Sie können ihn auf Facebook finden unter Achim Smile and Run, also A-C-H-I-M-S-M-I-L-E and